Pedar, Pesar, Char. Vater, Sohn und Esel. Der Vater und sein kleiner Sohn waren auf dem Weg in die nächste Stadt, um etwas Salz und Datteln zu besorgen. Weil sie nicht so oft in die Stadt gingen, hatten sie vor, etwas mehr von beidem zu kaufen, und so nahmen sie sich den Esel mit, damit dieser ihr Salz und ihre Datteln auf dem Rückweg nach Hause tragen konnte. Der Weg war weit und die Sonne brannte heiß. Nach einer Weile auf der staubigen Straße setzte sich der Vater auf den Rücken des Esels und ritt ein Stück, während sein Sohn den Esel an einem Seil führte. Bald darauf kamen ihnen einige Frauen entgegen, und im Vorübergehen hörten sie eine von ihnen zu den anderen sagen: »Der arme Junge, während der Vater auf dem Esel reitet wie ein Kalif, muss der Kleine mit seinen kurzen Beinchen nebenher laufen. Wie kann einer nur so faul auf dem Esel herumsitzen, wenn doch jeder sehen kann, dass das Kind müde ist?« Die anderen Frauen stimmten zu und keifend gingen sie weiter. Vater, Sohn und Esel sahen sich an, dann stieg der Vater ab und setzte seinen Sohn auf den Esel. Er führte den Esel weiter und sein Junge ritt darauf. Als dann kamen ein paar Männer die Straße entlang und wieder hörten Vater und Sohn einen im Vorübergehen sagen: »Das ist doch wirklich nicht zu fassen. Da sitzt dieser kleine Bengel wie ein Sultan gemütlich auf dem Esel und sein alter Vater muss zu Fuß auf seinen müden Beinen nebenhergehen. Es ist doch für jeden klar ersichtlich, dass der Alte nicht mehr gehen kann.« Die anderen Männer pflichteten ihm bei und nörgelnd gingen sie weiter. Sohn, Vater und Esel sahen sich an. Dann stieg der Vater auch auf den Esel und zusammen ritten sie weiter. Kurz vor der Stadt begegneten sie einer Gruppe gläubiger Pilger. Als der Vater und Sohn auf dem Esel an ihnen vorbeiritten, hörten sie einen tadeln: »Das ist eine Sünde, ein armes Tier so zu quälen. Der alte Sack und der junge Nichtsnuss lassen sich von dem armen Esel tragen. Jeder kann doch sehen, wie dem armen Vieh der Rücken durchhängt.« Die anderen Pilger stimmten zu und schelten zogen sie von dann. Esel, Vater und Sohn sahen sich an, dann stiegen die beiden ab und gingen zu Fuß weiter. Als sie endlich in der Stadt ankamen, liefen ihnen einige Kinder entgegen und lachten sie aus. »Guckt euch diese Trottel an, haben keine Last bei sich und gehen doch zu Fuß neben dem Esel her.« Ein anderes Kind rief: »So dumm möchte ich nicht sein. Wozu führt ihr denn ein Esel spazieren, wenn er nichts trägt, nicht einmal einen von euch?« Lachend und feixend rannten die Kinder weiter. Esel, Sohn und Vater sahen sich an, dann machte der Esel laut und langgezogen: »Hi-a!« Der Sohn sagte: »Egal, was wir machen, es kommt doch jemand, der etwas daran auszusetzen hat.« Und der Vater erwiderte: »Wir werden wohl selbst wissen müssen, was richtig ist.« Dann gingen sie fröhlich Salz und Datteln kaufen, die der Esel nach Hause trug. Auf dem Rückweg sagte niemand irgendetwas über sie.